Erster, das sind die Kinder und Enkel von Esau. Er wird auch Edom genannt. Zweiter, Esau heiratete Frauen aus Kanaan. Einer war Ada, die Tochter von Ilon. Eine andere war Oholibama, die Tochter von Anna. Dritter, er heiratete auch Basmat, die Tochter von Ismael. Vierter, Ada bekam einen Sohn, Eliphas. Basmat bekam einen Sohn, Regel. Fünfter, Oholibama bekam drei Söhne, Jehus, Jaalam und Korah. Das sind Esaus Söhne, die in Kanaan geboren wurden. Sechster, Esau nahm seine Frauen, seine Kinder und alle seine Diener. Er nahm auch seine Tiere und alles, was er hatte. Er zog weg von seinem Bruder Jakob. Er ging in das Land Seir. Siebter, sie hatten zu viele Tiere und zu viel Besitz. Das Land war nicht groß genug für Esau und Jakob zusammen. Darum zogen sie weg. Achter, Esau wohnte dann im Gebirge Seir. Esau ist auch Edom. Neunter, das sind die Kinder und Enkel von Esau. Er ist der Vater der Edomiter im Gebirge Seir. Zehnter, das sind die Namen von Esaus Söhnen, Eliphas, der Sohn von Ada. Regel, der Sohn von Basmat. Elfter, Eliphas hatte diese Söhne, Teman, Omar, Zepho, Getem und Kenas. Zwölfter, Timna war eine Nebenfrau von Eliphas. Sie bekam den Sohn Amalek. Das sind die Söhne von Ada und Eliphas. Dreizehnter, das sind die Söhne von Regel, Nahat, Sera, Samma und Missa. Das sind die Söhne von Basmat. Vierzehnter, das sind die Söhne von Oholibama. Sie war die Tochter von Anna. Sie bekam für Esau die Söhne Jehus, Jaalam und Korah. Fünfzehnter, das sind die Anführer von Esaus Söhnen. Eliphas war Esaus erster Sohn. Seine Söhne waren die Anführer Teman, Omar, Zepho und Kenas. Sechzehnter, auch die Anführer Korah, Getem und Amalek. Das sind die Anführer von Eliphas im Land Edom. Sie sind die Söhne von Ada. Siebzehnter, das sind die Söhne von Regel, Esaus Sohn. Sie waren die Anführer Nahat, Sera, Samma und Missa. Das sind die Anführer von Regel im Land Edom. Sie sind die Söhne von Basmat. Achtzehnter, das sind die Söhne von Oholibama, Esaus Frau. Sie waren die Anführer Jehus, Jaalam und Korah. Das sind die Anführer von Oholibama, Annas Tochter. Neunzehnter, das sind Esaus Söhne und ihre Anführer. Das ist Edom. Zwanzigster, das sind die Söhne von Seir, dem Horeter. Sie waren die ersten Bewohner des Landes, Lotan, Sobal, Zibion, Anna. Einundzwanzigster, Deisen, Ezer und Disan. Das sind die Anführer der Horeter. Sie sind die Söhne von Seir im Land Edom. 22. Lotan hatte die Söhne Hori und Heman. Lotans Schwester war Timna. 23. Das sind die Söhne von Sobal, Alwan, Manahat, Ebal, Sepho und Onam. 24. Das sind die Söhne von Zibion, Aya und Anna. Dieser Anna fand heiße Quellen in der Wüste. Er hütete damals die Esel seines Vaters Zibion. 25. Das sind die Söhne von Anna, Deisen. Oholibama war Annas Tochter. 26. Das sind die Söhne von Deisen, Hemdan, Esban, Jitran und Keran. 27. Das sind die Söhne von Ezer, Bilhan, Savan und Akan. 28. Das sind die Söhne von Disan, Uz und Aran. 29. Das sind die Anführer der Horiter, Lotan, Sobal, Zibion und Anna. 30. Auch Deisen, Ezer und Disan. Das sind die Anführer der Horiter im Land Seir. 31. Das sind die Könige, die in Edom regierten. Das war, bevor Israel einen König hatte. 32. Bela, der Sohn von Beor, war König in Edom. Seine Stadt hieß Dinhaba. 33. Als Bela starb, wurde Jobab König. Er war der Sohn von Sera aus Bosra. 34. Als Jobab starb, wurde Husam König. Er kam aus dem Land Teman. 35. Als Husam starb, wurde Hadad König. Er war der Sohn von Bedad. Er besiegte die Midianiter in Moab. Seine Stadt hieß Avit. 36. Als Hadad starb, wurde Samla König. Er kam aus Masreka. 37. Als Samla starb, wurde Sol König. Er kam aus Rehoboth am Fluss Euphrat. 38. Als Sol starb, wurde Baalhanan König. Er war der Sohn von Achbor. 39. Als Baalhanan starb, wurde Hadar König. Seine Stadt hieß Pagu. Seine Frau war Mehetabel, die Tochter von Matret. 40. Das sind die Namen der Anführer von Esau. Sie sind nach ihren Familien und Orten genannt, Anführer Timna, Anführer Alva, Anführer Jetet. 41. Anführer Oholibama, Anführer Ela, Anführer Pinon. 42. Anführer Kenas, Anführer Teman, Anführer Mipza. 43. Anführer Magdil, Anführer Iram. Das sind die Anführer von Edom. Sie wohnten in dem Land, das sie besaßen. Esau ist der Vater von Edom.